Enjoy News. Kurz gesagt, was wichtig ist mit Michael Dreger. US-Präsident Obama berät mit Sicherheitsexperten über Syrien-Konflikt. Russland verbietet Proteste zu den Olympischen Winterspielen 2014. Das Wetter: viel Sonne, im Südwesten auch ein paar Wolken, aber meistens trocken. Maximal 20 bis 27 Grad. Es ist 16:01. US-Präsident Obama will sich heute mit seinen Sicherheitsberatern treffen, um darüber zu sprechen, ob das Land in den syrischen Bürgerkrieg eingreifen wird. Hintergrund ist der angebliche Giftgasanschlag mit bis zu 1.300 Toten vor 3 Tagen. Die syrischen Rebellen werfen der Regierung von Präsident Assad vor, daran schuld zu sein. Enjoy-Reporterin Sabrina Fritz in Washington. Was passiert da bei dem Treffen von Obama? Es werden jetzt verschiedene Kriegsvarianten durchgespielt, also zum Beispiel, ob man Militärstützpunkte der syrischen Regierung direkt beschießt oder vielleicht auch nur Luftangriffe fliegt, um eine Flugverbotszone einzurichten. Also das alles klingt für mich schon ziemlich ernst, aber es gibt auch sehr viele Gründe, die gegen einen Militäreinsatz sprechen. Präsident Obama ist eigentlich dagegen, aber der Druck auf ihn nimmt sicherlich jetzt zu. Enjoy-Reporterin Sabrina Fritz zu den Plänen der USA, in den Syrien-Konflikt eventuell einzugreifen. Patienten in Deutschland sollen angeblich häufig selbst daran schuld sein, wenn zu viel operiert wird. Der Bundesausschuss von Ärzten und Krankenkassen sagt in der Berliner Zeitung, dass die Ansprüche der Patienten gestiegen seien. So werden angeblich oft Behandlungen eingefordert, die gar nicht nötig sind. In Deutschland ist die Zahl der Operationen seit 2005 um mehr als ein Viertel gestiegen. Russlands Präsident Putin sorgt mit einer neuen Richtlinie für Empörung, die während der Olympischen Winterspiele in einem halben Jahr in Sotschi gilt. Dann sind nämlich in der Olympiaregion sämtliche Demonstrationen und Kundgebungen verboten. Aus Moskau berichtet Enjoy-Reporter Stefan Lack. Der Erlass gilt vom 7. Januar bis zum 21. März 2014 und umfasst damit die Dauer der Olympischen Winterspiele und der anschließenden Paralympics. Deutliche Kritik an Putins Erlass kam von russischen Menschenrechtlern und Vertretern von Schwulen- und Lesbenverbänden. Ein kürzlich verabschiedetes Gesetz, das das öffentliche Darstellen von Homosexualität in Russland unter Strafe stellt, hatte insbesondere im westlichen Ausland für heftige Kritik gesorgt. In der Formel 1 startet Weltmeister Sebastian Vettel morgen beim Großen Preis von Belgien vom 2., sein Teamkollege Mark Webber vom 3. Platz. Die Pole Position holte sich zum 4. Mal in Folge Lewis Hamilton im Mercedes. Enjoy vom NDR. Das Wetter. Super schön draußen. Im Moment 24 Grad in Hildesheim, 24 Grad auch in Hamburg. Vorpommern 24 Grad und in Hamburg sogar 24 Grad. Und vor allem trocken, auch in der Nacht. Wettertechnisch bleibt ihr da also auch trocken. Was sonst was macht, liegt natürlich an euch. Morgen bitte nicht alles verpennen. Es gibt noch mehr Sonne als heute und bis zu 23 Grad. Und genauso geht es die nächsten Tage weiter. Voll gut. Noch besser als heute sogar. Das ist das Enjoy-Wetter. Satellitengenau für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Enjoy Navigation. Norddeutschland. Stoffservice. Vorsicht bitte auf der A1 Bremen Richtung Osnabrück. Zwischen dem Dreieck Ahlhorner Heide und Kloppenburg gibt es eine ungesicherte Unfallstelle. Vorsicht bitte auch auf der A37 Messe-Schnellweg, Messe Richtung Burgdorf in Höhe Bischofshohl steht ein kaputtes Auto. Staude stockend A1 Osnabrück Richtung Bremen. Zwischen dem Dreieck Stur und Bremer-Arsten 8 Kilometer Stau. A1 Bremen Richtung Lübeck, zwischen Harburg und dem Kreuz Süd wegen Bauarbeiten 5 Kilometer stockend. A1 Hamburg Richtung Osnabrück, zwischen dem Bremer Kreuz und Bremen-Hemeling 1 Kilometer Stau. Immer noch die A1 Osnabrück Richtung Münster, zwischen Lengerich und Lattbergen 2 Kilometer stockend. Kommen wir zur A7 Hannover Richtung Hamburg, zwischen Mellendorf und Westenholz 15 Kilometer stockend. Hamburg Richtung Flensburg, im Moment 7 Kilometer Stau wegen Bauarbeiten an der Rader Hochbrücke in Richtung Norden und in Richtung Süden auch 7 Kilometer Stau ab Aufschlag. A30 Bad Oeynhausen Richtung Rheine, zwischen Osnabrück-Nahne und Haßbergen-Gaste wegen Bauarbeiten 7 Kilometer. Und letzte Meldung wieder mal von der A31 Richtung Leer. Im Ems-Tunnel 10 Kilometer Stau. Eine Umleitung gibt es für euch ab Wehna über die U45 und die U47. Gute Fahrt. Hier ist der Enjoy Samstag. Lisa Kessler, das bin ich. Und ich hatte ja gepostet vorhin auf Facebook, dass wir heute tanzen. Und wieder ganz klar tanzen. Nina schreibt, und auch Marcel sagt,

Musik bei Enjoy von der Mieze-Katze Katy Perry. Das ist Raw. Und hier ist kurz die Enjoy-Navigation. Schnell informiert, damit euch nichts passiert. Fahrt vorsichtig in beiden Richtungen auf der A2 Hannover-Berlin. In Höhe Braunschweig-Ost laufen Personen auf der Straße. Fahrt da ganz vorsichtig. And feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, toes. Trying on all our clothes, clothes. Boys blowing up our phones, phones. Drop top and playing our favorite CDs. Pulling up to the parties. Trying to get a little bit tipsy. Unless they look like Mick Jagger. I'm talking about everybody getting crunk, crunk. Boys try to touch my junk, junk. Gonna smack him if he getting too drunk, drunk. Nah, nah, we go until they kick us out, out. The police shut us down, down. Police shut us down, down. Po-po shut us down. Don't stop, make it pop. DJ blow my speakers up. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, jetzt geht es los. Noch nicht ganz. Bundestagswahlen sind aber schon sehr bald, am 22. Und zur Auswahl stehen die beiden Tippitopp-Leute Angela Merkel, unsere Bundeskanzlerin, und ihr Herausforderer Peer Steinbrück. Wenn ihr euch da jetzt irgendwie auch mit einer Entscheidung etwas schwerer tut, dann habt ihr die Möglichkeit, vorher noch mal ein paar Dinge mit diesen beiden Herrschaften zu klären im Enjoy-Kanzler-Check. Am 11. September kommt Frau Merkel zu uns und einen Tag drauf Herr Steinbrück. Und ihr könnt euch jetzt schon mal überlegen, was ihr von ihnen wissen wollt. Wir fragen dann eure Fragen für euch. Geht mal auf n-joy.de, da findet ihr alles zum Kanzlercheck und schreibt dann da gleich eure spitzfindigen Fragen einfach herein. Enjoy the music. Bring the action. When you have this in the club, you gotta tap, turn it up. You gotta tap, turn it up. You gotta tap, turn it up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. See the people. They're watching us. They're watching us. Everybody in the crowd. All eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. Wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. We saying oh, we oh, we oh, we oh. I wanna scream and shout. And

Bonnie McKee mit American Girl, ganz neu. Hier ist Enjoy mit den besten neuen Hits. Und den meisten Hits von heute. Imagine Records heute gleich mit Radioactive. Außerdem auch ganz neu, Ellie Goulding. Ihre neue Single, Burn. Bis gleich. Ohne Musik wäre Dirty Dancing ziemlich langweilig. Ohne Musik wäre die Titanic sang- und klanglos untergegangen. Ohne Musik wären Filme nur halb so schön. Das Enjoy Special am Sonntag. Filmmusik. Die besten Movie Tracks. Von Kein Ohrhasen bis James Bond. Von Moulin Rouge bis Man in Black. Das Enjoy Special am Sonntag. Filmmusik. Diesen Sonntag von 6 bis 18 Uhr. Einschalten. Enjoy the music. Es ist 5:30. Enjoy Navigation. Norddeutschlands bester Stauservice. Fahrt vorsichtig auf der A2 Hannover Richtung Dortmund. In der Einfahrt Hannover-Langenhagen steht ein kaputter LKW. Dann Vorsicht bitte auch auf der A7 Richtung Hannover. Zwischen Nordheim-Nord und Echte liegen Wolldecken auf der Straße. Fahrt vorsichtig in beiden Richtungen auf der A2 Hannover-Berlin. In Höhe Braunschweig-Ost laufen Leute auf der Straße. Und vorsichtig auch bitte fahren auf der A7 Hamburg Richtung Hannover. Zwischen Großburg-Wedel und Altwarmbüchen gibt es eine Ölspur. Dann müsst ihr aufpassen auf der A37, das ist der Messeschnellweg. Messe Richtung Burgdorf. In Höhe Bischofshohl steht ein kaputtes Auto. Stau da stockend. A1 Osnabrück Richtung Bremen zwischen dem Dreieck Stur und Bremen-Arsten. 3 Kilometer Stau. Nochmal die A1 Bremen Richtung Lübeck zwischen Harburg und dem Kreuz Hamburg-Süd wegen Bauarbeiten 5 Kilometer stockend. Immer noch A1 Bremen Richtung Osnabrück zwischen dem Dreieck Alhorner Heide und Kloppenburg. Nach einem Unfall ist da nur eine Spur frei und da jetzt 3 Kilometer Stau. Rüber zur A7 Hannover Richtung Hamburg zwischen Mellendorf und Westenholz 15 Kilometer stockend. A7 Hamburg Richtung Flensburg wegen Bauarbeiten an der Rader Hochbrücke in Richtung Norden immer noch 7 Kilometer Stau ab Wader, in Richtung Süden 7 Kilometer Stau ab Aufschlag. A30 Bad Oeynhausen Richtung Rheine zwischen Osnabrück-Nahne und Haßbergen-Garste wegen Bauarbeiten 3 Kilometer Stau. Und die letzte Meldung kommt von der A31 Meppen Richtung Leer zwischen Wehna und dem Ems-Tunnel 10 Kilometer Stau. Eine empfohlene Umleitung gibt es für euch ab Wehna über die U45 und U47. Also haltet gut durch, euch eine gute Fahrt. Und ich habe gerade nochmal auf unsere Facebook-Seite geguckt. Was ihr so heute macht, habe ich ja gefragt. Daniel schreibt, daheim zocken und einen trinken, wenn ich schon nicht auf die Games kommen kann. Und Christina finde ich auch ganz gut. Sie schreibt Party, Party, Party. Allein, zu Hause, im Zimmer. Also Christina können wir vielleicht noch helfen, wenn einer von euch sie mitschleppt auf die Party. Dann geht mal auf unsere Facebook-Seite, da findet ihr den Post. Vielleicht wird es dann ja doch noch was mit der fetten, fetten Party. I'm waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. Yeah. I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa, I'm waking up, I feel it in my bones, and I'm don't make my system flow. Welcome to the new age, to the new age, welcome to the new age, to the new age. straight from inside. I'm waking up. Aerobic-Einheit eingelegt. Jetzt gibt es neue Musik von Ellie Goulding. Die mag ich ja auch sehr gerne. Das ist die Ex von Skrillex. Und deswegen ist sie irgendwie fast noch ein bisschen cooler, als sie sowieso schon ist. Und die Ähnlichkeit beschränkt sich bei beiden echt auf die Frise eigentlich nur. Haben beide so einen leichten Undercut. Wir spielen jetzt die neue Single bei Enjoy, Burn. Ganz neu. Das ist die erste Single des neuen Albums, das demnächst dann erscheinen soll. Insgesamt sind da 7 Songs raus und ich freue mich schon sehr drauf. Hier ist die Vorab-Single. Hier ist Burn von Ellie Goulding bei Enjoy. Wir spielen die besten neuen Hits. Enjoy the music. We don't have to worry about nothing, 'cause we got the fire and we burning one hell of something. They gonna see us from outer space, light it up like we're the stars of the human race, human race. When the light I'm waking up, we stop the fire.

Enjoy. Die meisten Hits von heute. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Flüssigkeiten und einige andere Dinge, die viele Menschen zum Brechen bringen. Das ist das Thema der Woche bei Enjoy im Norden und irgendwie gefühlt auf der ganzen Welt. Donnerstag ist ja Feuchtgebiete angelaufen nach dem Buch von Charlotte Roche und ich habe den wirklich nie das Buch nicht gelesen, aber ich habe da wahllos mal mehrere Seiten aufgeschlagen. Ja, ist schon ein bisschen hart. Wenn ihr jetzt sagt, ey, ich habe Schnauze voll von dem Hype, dann gibt es für euch jetzt Alternativen auf DVD von unserem Enjoy-Movie-Man Marios Tekri. Und zwar Stand-Up Guys. Das, so heißt der Film. Es geht um drei ältere Herren, die noch ganz schön Party machen können. Ja, einer davon, der ist gefühlt Anfang 70, war mal Profikiller und hat die letzten 28 Jahre im Knast verbracht. Als er endlich rauskommt, steht bloß noch sein alter Kumpel Doc vor dem Tor und geht mit ihm auf Tour. Restaurants, Bars, Pubs, das ganze Programm. Aber Doc hat ein Problem. Er will mit seinem alten Kumpel nicht nur die Entlassung feiern, sondern er soll ihn noch umbringen, was Val aber durchaus schnallt. Also wann wirst du es jetzt tun? Bis heute früh um 10 hat er mir Zeit gelassen. Okay, wie spät ist es jetzt? 17 Minuten nach 1 ganz genau. Bleiben uns ungefähr 9 Stunden, oder? Also beschließt Val, wir machen das Beste aus dieser Zeit und deswegen holen die beiden sich noch einen anderen Gangsterfreund aus dem Altersheim und zu dritt lassen sie es nochmal richtig krachen und das im wahrsten Sinne des Wortes. Also drei alten Typen beim Saufen, Rauchen und Rumballern zu glotzen, finde ich persönlich nicht so schlecht, aber für ganz viele ist es ja wirklich der letzte Schrott, oder? Würde ich auch sagen, wenn einer der drei Männer nicht Al Pacino wäre. Und mehr braucht man eigentlich nicht für einen gelungenen Kinoabend. Ganz ehrlich, der Film hat zwar hier und da ein paar Hänger, aber mir hat er doch irgendwie Spaß gemacht. Okay, vielleicht auch, weil ich Al Pacino-Fan bin, aber 3 von 5 Enjoy-Sternen gehen für Stand-Up-Guys durchaus in Ordnung. Gut, dann euch viel Spaß beim Gucken. Am besten geht ihr aber heute und morgen lieber noch mal ein bisschen ins Warme. Finde ich jetzt so. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Scars of your love remind me of us. They keep me Laura muss heute chillen und Hausaufgaben machen. Klingt ja ganz okay. Und Pascal geht heute zum Minigolf. Finde ich auch super. Und arbeiten, in Klammern Strohladen und Enjoy voll aufdrehen. Gute Idee. Wenn du voll aufdrehst, hörst du als allererstes die Nachrichten und dann das hier. Die neue von Tim Bensko programmiert außerdem Icona Pop. Verbringt ihr diesen Samstagabend? Schreibt auch mal schnell auf unserer Facebook-Seite von Enjoy. Heute Morgen bei Kuhlage und Hadeland. Endlich Freitag und ihr wisst, was das heißt. Also sag mal so, die Nerven, die steigen, ne? Hosen runter, es ist Freitag. Heute zieht der Norden an. Und was machst du so? Moin, Jungs. 45 Sekunden okay. Haben wir Zeit, deinen Job rauszufinden. Du musst viel mit deiner Stimme arbeiten, stimmt's? Ja. Du bist Friseurin. Nein. Krankenschwester. Nein, ich bin Headhunter. Das sind so Leute, die Schrumpfköpfe sammeln. Sag mal, kannst du nicht mal für unseren Chef einen neuen Job finden? Der kann zwar nichts, aber es wäre schön, wenn er hier weg wäre. Ich habe einen kleinen Tipp für eure Mittagspause heute. Brokkoli schmeckt übrigens am besten, wenn man ihn kurz vorm Verzehr wegwirft und eine Pizza bestellt. Die Enjoy mehr Spaß, mehr Musik Morning Show mit Kuhlage und Hadeland. Montag wieder von 5 bis 9. Enjoy the Music.